Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Che Tae-bok, Mitglied des Politbüros und Stellvertreter des Vorsitzenden des ZK der Partei, führte während ihres Besuches in der Sozialistischen Republik Vietnam am 6. Juni im Gebäude des ZK der Kommunistischen Partei Vietnams mit dem Generalsekretär Nguyen Phu Trung ein Gespräch. Der Delegationsleiter übermittelte dem Generalsekretär des ZK der KP Vietnams herzliche kameradschaftliche Grüße und mündliche Botschaft vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un. Der Generalsekretär bedankte sich aufrichtig für herzliche Grüße und mündliche Botschaft von Kim Jong-un und bat den koreanischen Delegationsleiter darum, auch ihm seine herzlichen kameradschaftlichen Grüße auszurichten. Er gratulierte dem Genossen Kim Jong-un nochmals aus dem ganzen Herzen dazu, dass dieser zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt wurde und der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas erfolgreich stattfand. Die Freundschaftsbeziehungen zwischen Vietnam und Korea, die die Präsidenten beider Länder Ho Chi Minh und Kim Il-sung ins Leben gerufen hätten, so fuhr der vietnamesische Parteikader fort, hätten sich unter der tiefen Aufmerksamkeit der Staatsführer beider Länder von verschiedenen Generationen weiter positiv entwickelt. Die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Partei, der Regierung und dem Volk Koreas weiter zu stabilisieren und zu fördern, sei der unerschütterliche Wille der Partei, Regierung und des Volkes Vietnams. Zugegen waren beim Gespräch auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Vietnam, der Berater des Generalsekretärs des ZK der KP Vietnams, der zugleich Mitglied des ZK ist, ein stellvertretender Abteilungsleiter für auswärtige Beziehungen des ZK der KP Vietnams und weitere vietnamesische Kader.